Wenn Sie mich fragen, ich bleibe lieber besoffen. Mir bleibt dann auch Bewusstsein genug. Die vom Schnaps selbst vergessen erhoffen, treiben Selbstbetrug. Ich lebe zwar nur noch zu einem Drittel, doch das Drittel ist auch noch ein ganzes Schwein. Oder wissen Sie vielleicht ein Mittel, kein Schwein zu sein? An jeder ist es auf seine Weise, ich habe mich nur für die bequemste entschieden. Andere stehen vielleicht höher im Preise, solche wie mich lässt man wenigstens in Frieden. Ich könnte morgen aufhören, wenn ich wollte, nur habe ich das Wollen schon aufgegeben. Ich wüsste nicht, wozu ich mich anstrengen sollte, meinen eigenen Untergang zu überleben. Sie haben recht. Dass ich mich nicht gleich erhänge, hat nur mit meiner Feigheit zu tun. Aber wenn ich mich schon nicht zum Sterben dränge, ich bin auch gegen das Leben immun. Ich lass mich nur langsam hinunterschwemmen, von dem einen Grau in das andere Grau. Ich bin noch bereit, mir die Haare zu kämmen, aber nicht mehr für eine Frau. Wenn ich auch aus Gewohnheit mit Menschen verkehre, inzwischen weiß ich, das ist bloß Quark. Jeder treibt auf seinem eigenen finsteren Meere, eingeschlossen in seinem Sarg.